domani pomeriggio, come si faceva spesso in queste settimane seminariali, ma ciò dipende dal modo in cui si riesce a stringere e a mantenere. Ma non è venerdì pomeriggio? Sì. Libero per visitare la città o perché quelli che lo vogliono si possono andare via? Perché noi possiamo rimanere, credo, tutti quanti fino a sabato mattina. Sì, questo è giustissimo, ma ci sono non pochi che devono partire nel corso del venerdì. Sì. Vedremo. Wir kommen zu Herrn Kollegen Weber der Universität Düsseldorf. Wenn man seine wissenschaftliche Produktion betrachtet, würde man nicht annehmen, dass er in Düsseldorf sitzt, sondern dass er in Rom säße. Herr Kollege Weber hat von seiner Dissertation an erstens den Kulturkampf immer aus den Quellen bearbeitet, zweitens liberalen Katholizismus, Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Parteiungen im Katholizismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Drittens ist er ein eminenter Kenner des Kirchenstaates, dessen politischer und sozialer Geschichte. Allein sein Werk über die Kardinäle und Prälaten in der letzten Phase, also unter Pius IX., ist ein Meisterwerk auch der Sozialgeschichte. Und wäre sicher als solches noch weiter angesehen, wenn er nicht Kardinäle darin behandelt hätte, sondern vielleicht Abgeordnete. Jedenfalls, Herr Weber ist also gerade auch was den Bereich jenes liberalen Katholizismus angeht, den er uns hier in einem Kurzreferat vorstellen will, am Beispiel der Reichspartei, also dieser kleinen liberal-katholischen, Bismarck unterstützenden Formation, zu diesem Thema hier bestens qualifiziert und ich bitte ihn, das Wort zu ergreifen. Soll ich das? In der traditionellen Sicht der Entstehung der Zentrumspartei wird zwar eingeräumt, dass es erhebliche taktische Differenzen darüber gegeben habe, wie sich die deutschen Katholiken zu organisieren hätten, sogar ob sie überhaupt eine Fraktion neben oder gegen die anderen bilden sollten, ob sie vielleicht eine überkonfessionell christliche Partei ins Leben rufen könnten, schließlich auch darüber, welche konkrete Programmatik man beschließen solle. Alles dies Differenzpunkte, die 1871 brennspiegelartig in der Diskussion um die Namensgebung sich konzentrierten. Worüber aber wenig Klarheit besteht, ist die Frage, welchen Grad von Akzeptanz die neu gegründete Partei unter den deutschen Katholiken überhaupt hatte, welchen innerkirchlichen Kurs die Mehrheit der Katholiken in der Zeit der maximalen Selbsterhöhung des Papstes zu steuern wünschte und wie derartige Entscheidungen sich eigentlich vor Ort darstellten, in einer noch sehr heterogenen politischen Landschaft des kaum vereinigten Deutschland. Da in der historiografischen Kultur Deutschlands bis heute de facto die Parteiengeschichte von Parteimitgliedern geschrieben wird und Eindringlinge von anderswoher als Revierstörer empfunden werden, das gilt für alle drei Hauptgruppen in der bisherigen Bundesrepublik, hat sich die Vorstellung festgesetzt, dass sich die guten Katholiken wie selbstverständlich und freudig in die Reihen des Zentrums eingereiht hätten. Nur von dem allmählichen Schwinden des Rückhaltes des Zentrums im katholischen Volksteil wusste man unvermeidlicherweise seit langem, was auch ganz unübersehbar war, dass da 1933 nur noch erheblich weniger als die Hälfte der Katholiken dieser Partei ihre Stimme gaben. In dieser Situation bietet die soeben erschienene Düsseldorfer Dissertation von Winfried Groß über die liberale Reichspartei, die ich hier mal am Tisch herumgehen lasse, erhebliche neue Einsichten. Diese kurzlebige Partei oder besser Fraktion ist ein faszinierendes Belegstück für die seit langem angebahnte Erkenntnis. Man denke an die wertvolle kleine Studie von Schwedt über die Katholiken in der Frankfurter Nationalversammlung von 1848, vor einigen Jahren im Archiv für Mittelrheinische Kirchengeschichte erschienen, dass es mit der vom Zentrum so oft und auch emphatisch verkündeten Einheit der deutschen Katholiken von Anfang an nicht so weit her war, als dies in der Mythologie des politischen Katholizismus auch heute noch gerne und jedenfalls grundsätzlich tradiert wird. Die Reichstagswahl vom März 1871 kannte noch keine flächendeckenden Parteiorganisationen, sondern nur lokale oder regionale politische Gruppierungen, die in einzelnen Wahlkreisen meist nur drei Hauptrichtungen, nämlich liberal, konservativ und katholisch, sehr oft aber auch nur zwei, nämlich konservativ und liberal, kannten, wobei die Katholiken dann je nach Präferenz sich zu der einen oder anderen Seite schlugen. In 252 von 382 Wahlkreisen gab es nur zwei Kandidaten überhaupt. Und Wahlkreise mit vier Kandidaten waren äußerst selten. Die relativ schärfsten Wahlkämpfe gab es in Bayern, wo sich seit 1866 eine veritable Kulturkampfatmosphäre aufgebaut hatte und wo der Konflikt Döllingers mit der Kurie diese Konfliktlage zuspitzte. Im übrigen Deutschland war eine derartig klare Trennung in ultramontane und liberale Katholiken noch nicht erfolgt, wenngleich nicht geleugnet werden soll, dass seit der Kölner Erzbischofswahl von 1864-66 und dem Syllabus 1864 auch hier der Graben zwischen den rein römisch Gesinnten und den Liberaleren, die nicht immer unbedingt dogmatische Liberale sein mussten, sich täglich stärker ausbildete. So kam es zur Wahl im März 1871, bei der 117 Katholiken, das heißt 30,6% der 382 Abgeordneten, gewählt wurden, was nur sehr wenig weniger ist als der Prozentsatz der Bevölkerung, was mit dem damals besonderen Verhältnis in Elsass-Lothringen zusammenhängt. Von diesen 117 katholischen Abgeordneten schlossen sich 57 zur neuen Zentrumspartei zusammen, also etwas weniger als die Hälfte. 51,3% schlossen sich anderen Fraktionen an. Wo ging diese etwas größere Hälfte hin? Nun, sie zerstreute sich relativ weit auf praktisch jede Fraktion. Auch muss man die Polen erwähnen mit ihren 12 Mandaten, die hier innerhalb dieser Gruppe mitgerechnet sind. Die größte Gruppierung aber innerhalb der Nicht-Zentrumskatholiken folgten der Einladung des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe, mit ihm und einer fast gleich großen Gruppe von Protestanten eine eigene Partei, eben unsere liberale Reichspartei, zu gründen, die also aus 15 Katholiken und 16 Protestanten bestand. Das Motiv des süddeutschen Hocharistokraten und ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten ist in zweierlei Faktoren zu suchen. Erstens befürchtete er von Berlin ausgehende, zu stark zentralisierende Tendenzen des neuen Reiches. Zweitens hatte er noch eine Rechnung offen mit dem bayerischen Klerikalismus, der ihn um die politische Macht gebracht hatte. Die Katholiken, die sich ihm anschlossen, wussten, dass der bayerische Kulturkampf jetzt in Berlin fortgesetzt werden sollte und auch, dass dabei die Jesuiten im Brennpunkt des Interesses stehen würden. Die süddeutschen Mitglieder, besonders die bayerischen Katholiken unter ihnen, haben wohl von Anfang an auf eine neue Auseinandersetzung mit der kirchlichen Hierarchie, den kanzelfreudigen Wahlagitatoren im geistlichen Rock und den ehrwürdigen Vätern der Gesellschaft Jesu hingearbeitet. Aber es war doch nicht etwa ein Club von Altkatholiken. Nur zwei der 15 Katholiken traten dieser Gruppierung bei. Und es waren weniger Prominente. Noch ein Blick auf die soziale Zusammensetzung unserer Partei, besonders deshalb, weil Herr Lill gestern oder vorgestern diese Partei als eine zur Oberschicht tendierende gegenüber der interklassistischen Partei des Zentrums, die die große umfassende soziale Einbindung bot. Das ist natürlich so nicht. Die soziale Zusammensetzung entsprach im Ganzen dem Durchschnitt des übrigen Reichstages. Es waren nämlich hier 40% in unserer Fraktion adlig, im Reichstag waren es 43%. Unter unserer Fraktion gab es 50% meist hohe Staatsbeamte, Anwälte, Bürgermeister, Regierungspräsidenten, dann auch Ärzte und den einzigen Bauern, den es im Deutschen Reichstag gab, nämlich einen gewissen Jakob Stadelberger aus Eggersham in Niederbayern. Das ist also, nachdem es, wenn ich richtig informiert bin, keinen einzigen Arbeiter gab im ersten Deutschen Reichstag, kann man also sagen, dass dieser einzige echte Bauer hier die Vorstellung von einem reinen Adelsklub, der hoffentlich nicht von der Vorstellung kommt, es handele sich hier um die Deutsche Reichspartei, die etwas anderes ist. Unter den protestantischen Mitgliedern gab es einige Großkaufleute aus den Hansestädten, Männer mit einem ebenso soliden Misstrauen wie Preußen, wie bei den sächsischen und bayerischen Gesinnungsgenossen. Es ist interessant, dass wichtige hanseatische Abgeordnete hierhin kamen. Auch Preußen selbst gab es, Männer, die man ungefähr mit dem Etikett altliberal versehen kann, obwohl es auch nicht eine Identität mit der altliberalen Fraktion gibt. Auch solche Konservative findet man, die sich nicht in der pietistischen preußischen konservativen Partei wohlfühlen konnte, in der ja letzten Endes eine ähnliche Atmosphäre herrschte wie im Zentrum, nämlich eine aufdringliche, nach außen getragene Religiosität, die vielen einfach unkommensurabel blieb. Die liberale Reichspartei wurde also zum Motor des Kulturkampfs. Alle im Deutschen Reich, nicht in Preußen, in den Jahren 1871 bis 1874 verabschiedeten oder in die Wege geleiteten Kulturkampfgesetze gehen auf diese Partei direkt zurück, und zwar auf ihre katholischen Mitglieder. Meist war diese Fraktion auch federführend in den Beratungen dazu. Zu diesen Gesetzen zählte der Kanzelparagraf, das Jesuitengesetz und die Zivilehe, wenngleich letztere erst ein Jahr nach dem Verschwinden der Partei verabschiedet wurde. Kanzelparagraf und Jesuitengesetz sind sogar rein bayerischen Ursprungs. In detaillierten Untersuchungen jeder einzelnen Abstimmung, die namentlich erfolgte, hat Winfried Groß nachgewiesen, dass die liberale Reichspartei sich eine Schlüsselstellung in der de facto existierenden Viererkoalition der liberalen und liberal-konservativen Parteien zu schaffen wusste. Fortschritt, Nationalliberale, Liberale Reichspartei und Deutsche Reichspartei. Ihre Anträge hatten den höchsten Erfolgsindex unter allen Parteien, nämlich den Prozentsatz 77, während der Fortschritt auf 63, die Konservativen auf 52 und das oppositionelle Zentrum auf nur 44% kam. Ich verzichte jetzt auf die nähere Bestimmung dieses Erfolgsindexes. Auch in den informellen Leitungsgremien, sowohl der Koalition als auch des Reichstages, übten unsere Reichsparteiler einen überproportionalen Einfluss aus. Verfolgten diese Politiker noch andere Ziele als die Jagd auf Jesuiten? Ja, ohne Zweifel. Ihr eigentliches Hauptbetätigungsfeld war der Ausbau der Bürgerrechte und des parlamentarischen Verfassungsrechts. So ist ihnen zu verdanken, wenn lästige Beschränkungen der Pressefreiheit abgeschafft wurden, wenn man begann, rückständige deutsche Staaten auf den Weg der parlamentarischen Tugend zu drängen, übrigens erfolglos, wenn für Elsass-Lothringen eine Verfassung vorbereitet, wenn das Petitionsrecht erweitert wurde. Überhaupt herrschte ein grundsätzlich betont verfassungsliberaler Grundton in dieser Gruppierung. Und warum die Jesuiten davon ausgeschlossen worden sind, hat uns eigentlich heute Morgen Pater Martina ganz deutlich gesagt. In den Reichstagswahlen von 1874 honorierte die Wählerschaft diese Politik nicht. das völlige Fehlen eines organisatorischen Unterbaus, der diese Fraktion als im Grunde genommen schlechtest organisierte Gruppierung im ganzen Reichstag auswies, war eine Ursache dafür. Die andere war zweifellos der Kulturkampf selbst, der von den 15 katholischen Mitgliedern nur noch zweien, darunter Hohenlohe, die Neuwahl ermöglichte. So wurde der erste Bürgermeister von Augsburg, Fischer, dessen Parlamentsreden gegen den Jesuitenorden berühmt waren, vom Führer der Bayerischen Patriotenpartei auf nur noch 27% der Stimmen in Augsburg herabgedrückt. Da Hohenlohe selbst Berlin verließ, er ging als Botschafter nach Paris, löste sich unsere Fraktion ganz auf. Ihre Mitglieder haben aber zum Teil in anderen Parteien noch längere Zeit weiter gewirkt, etwa auch Völk, ebenfalls aus Augsburg. Fassen wir zusammen. Auch nach vielen Jahrzehnten kirchenpolitischer Auseinandersetzungen entschied sich die Mehrheit der gewählten katholischen Abgeordneten 1871 nicht für einen Beitritt zur eigentlich klerikalen Partei, sondern zog es vor, sich nach politischen Richtungsdifferenzen auf das bestehende, reich gegliederte Parteienspektrum zu verteilen. Eine Gruppe von 15 unter ihnen war des geistlichen Einflusses sogar derart überdrüssig, dass sie eine Fraktion gründete, die in der von mir geschilderten Form tätig wurde. Diese Gruppe vermochte sich zwar nicht dauerhaft zu etablieren, sie war aber auch nicht folgenlos und auch nicht ohne Nachfolger. Auch später gab es immer wieder Gruppierungen innerhalb des Katholizismus, sowohl von rechts wie von links ausgehend, welche diese Identifizierung von Religion und Partei verabscheuten, ja auch für ein Verhängnis für beide Seiten hielt, indem nämlich die Religion dadurch profaniert und instrumentalisiert und die Politik fanatisiert und sachentfremdet werde. Die Terminologien und konkreten Zusammenhänge für diese Einsprache wechselten, je nach der Zeitlage. Aber es scheint mir wichtig, an ein gedankliches Erbe zu erinnern, welches der geballten Macht des politischen Katholizismus einmal konkrete Gegenbilder gegenübergestellt hat. Ist es zu viel gesagt, dass das Zentrum letzten Endes eine Fortführung der geistlichen Fürstentümer und des Kirchenstaates mit anderen Mitteln war? In der liberalen Reichspartei kämpfte eine kleine Gruppe von Katholiken für jene Neuzeit, die Papst Pius IX. Allerdings noch nicht zu erfassen bereit und fähig war. Zur Illustration, vielleicht am Ende der Kulturkampfzeit, am Anfang unseres Jahrhunderts, wurde zum ersten Mal ein Katholik Oberpräsident der Rheinprovinz, also preußischer Oberbeamter im Rheinland und später sogar noch Landwirtschaftsminister in Berlin. Zum ersten Mal ein Katholik als preußischer Minister. Und das war Clemens von Schorlemer-Lieser, auch Lieserer Spätlese genannt, nach der Wein, der da in Lieser an der Mosel wächst. Und er wurde ausdrücklich berufen, weil er in Gegnerschaft zum Zentrum stand, aber katholisch war. Man konnte dann preußischerseits vorweisen, wir haben ja gar nichts gegen die Katholiken, sondern wir sind nur gegen diesen politischen gegen diese politische Gruppe. Also diese, mir war das völlig neu, diese Partei, von ihrer Existenz habe ich nie gewusst, obwohl ich mich sehr viel im 19. Jahrhundert getummelt habe. Und es ist für mich interessant, aber die Anliegen, dass also katholisch nicht unbedingt gleich Zentrum herrscht und dass der preußische Staat mit Fleiß auf solche Leute zurückgriff, wenn er katholische Konzessionsschulden präsentieren musste, das ist also, glaube ich, klar. Il professor Trippen faceva notare come nel periodo considerato per la prima volta un cattolico diveniva ministro prussiano per le province renane e rimarcava come cosa nuova intanto la politica di questo partito, così come appunto risulta dalla relazione ora ascoltata, soprattutto su alcuni punti, politica scolastica, e appunto questa posizione anomala del centro in qualche modo, come dire, in opposizione, se non ho capito male, alla politica vigente, ma sempre da un punto di vista strettamente cattolico. Herr Weber, ich möchte noch einigen Ihrer Behauptungen nachdrücklich widersprechen. Was Sie einleitend behauptet haben, stimmt ja einfach nicht, dass Parteigeschichten nur von Parteiangehörigen geschrieben werden. Das ist ja nicht wahr. Es ist so, dass etwa für die CDU-Geschichte ganz andere Leute geschrieben haben, oder ich weiß nicht, wie Sie dann etwa das Buch von Gerhard Schulz beurteilen, der meines Wissens also nicht der CDU direkt angehört, der ein sehr frühes Studio der CDU geschrieben hat. Aber das nur am Rande. Das Zweite, was mich gestört hat, jetzt punktuell, ich komme zum Grundsätzlichen dann auch noch, was mich punktuell gestört hat, das ist Ihre Behauptung, ja, gut, Piano. Das Zweite ist, dass Sie offenbar starke liberale katholische Kräfte in Bayern ansässig machen, das ist mir ganz neu. Ich weiß nur, dass durch die Polarisierung, die 1868 bei den Zollparlamentswahlen eingesetzt hat, der Fortschrittspartei und den Liberalen, der Katholizismus eben entgegentrat. Döllinger ist singulär. Die Altkatholiken sind vom Staat nachdrücklich gefördert worden. Das waren alles Einzelkämpfer, nicht? Auf dem Land in Bayern, etwa in Simbach oder Passau. Im Allgäu, das hätten Sie anführen können, da gibt es vielleicht ein paar Liberale. Die sind aber nachher auch durch die politische Polarisierung, die wirklich politische Polarisierung, die man gar nicht konfessionell und religiös wegdiskutieren kann, aufgesogen worden. Also das ist mir ganz unklar. Zum Grundsätzlichen, weiß ich nicht, ob man diese Position aufrechterhalten kann, die Sie vorgeführt haben. Sie gehen von einem bestehenden Spektrum aus. Ja, meine Frage, kann man so undynamisch denken als Historiker? Es bestand ja kein Spektrum von liberal vier Parteien, nicht wahr? Und dann war auch noch die liberale Reichspartei da. Das Spektrum wurde ja erst, das wurde ja durch das eminent politische Ereignis des Kulturkampfs, kam es zur politischen Polarisierung. Und da sehe ich letzten Endes eigentlich gar kein rechtes Lebensrecht für diese Reichspartei, weil sie zwischen den Fronten zerrieben worden ist und weil sie doch eine Position angenommen hat, die im Grunde in dieser Situation nicht aufrechterhalten bleiben konnte. Ein letztes Wort. Ich wehre mich sehr dagegen und ich kann es nicht nachvollziehen, dass Sie das Zentrum als Nachfolger des Kirchenstaats und der geistlichen Fürstentümer ansehen. Ich möchte hier nachdrücklich eine andere Sicht zur Geltung bringen, die Werner Conze, den Sie vielleicht auch in eine bestimmte Ecke stellen wollen, der aber nicht dahin gehörte, vorgebracht hat. Conze hat sehr intensiv, und die Frau Andersson hat das in ihrem Buch ja eben auch behauptet, sie hat es sicherlich nicht aufgegriffen, sie ist von anderer Warte auch dahin gekommen, weil das offenbar der historischen Wahrheit entspricht. Conze hat darauf hingewiesen, dass die Zentrumspartei wohl in einer Traditionslinie steht, aber in der Parität, nicht wahr, die im 1806 mit dem Untergang des Alten Reiches verschwunden ist, im 19. Jahrhundert kommt es zu einer Protestantisierung und Nationalisierung in Politizis, der katholische Bevölkerungsteil wird zurückgedrängt, gerade in Preußen, in den evangelisch dominierten Territorien, und hier versucht nur die Zentrumspartei nachdrücklich den Gesichtspunkt der Parität wieder einzubringen, ein eminent politischer Gesichtspunkt, auch gerechtfertigt durch gewisse Grundlinien der deutschen Geschichte bis 1806, die dann abgebrochen sind. Und hier sehe ich einen politischen Charakter dieser Partei, ein politisches Lebensrecht und keine geballte Ladung von Religiosität. Und im Übrigen möchte ich ganz zum Schluss noch bemerken, also von unserer Partei, wenn Sie die Parteiangehörigen meinen, die über Parteien geschrieben haben, ich nie geschrieben und nie gesprochen, das wird auch niemand tun. cerco di riassumere. Se non ho capito male, il professor Becker non è d'accordo su alcuni punti di questa comunicazione e in qualche modo vorrebbe precisazioni sul ruolo del centro, una maggiore puntualizzazione soprattutto riguardo alla polarizzazione e non gli è chiaro fino a che punto si possa parlare di centro, di partito in qualche modo vicino a sostenitore degli interessi della Chiesa, quando tutto questo andrebbe riferito a fenomeni e ad epoche più precise. Ad esempio, nel caso dei vecchi cattolici, questi non sarebbero stati sempre sostenuti dallo Stato, particolarmente in Baviera essi non sarebbero stati così forti. E le singole diversità del Partito Liberale andrebbero in qualche modo puntualizzate sempre in riferimento al fenomeno della polarizzazione. Infine sul Partito del Centro, citando alcuni studi, mi sembra Conze ed altri, bisognerebbe riferirsi a diciamo la novità anche del centro con riferimento alla parità e quindi alla modernità di questo partito, piuttosto che un partito di cattolici di tradizione legati a fedeltà ai principati secondo una tradizione feudale. È stato del tutto chiaro la mia traduzione. Che la storia dei partiti in Germania sia scritta soltanto dai seguaci dei rispettivi partiti, sì. Wenn ich Ihren Vortrag richtig verstanden habe, dann wollen Sie als Gegengewicht oder Gegensatz zum Zentrum diese liberale Reichspartei sehen, und zwar, um es mal provokativ zu sagen, als fortschrittlichen Gegensatz zum Zentrum. Da habe ich also jetzt auch große Bedenken und hätte dazu die Frage, ist es nicht vielmehr so, dass eigentlich das Zentrum in diesem Kaiserreich die erstaunlichste Entwicklung gezeigt hat und nicht diese ultramontane Partei immer geblieben ist, sondern vielmehr eigentlich sich zur einzigen Volkspartei in diesem Kaiserreich, wenn man diesen Namen überhaupt schon benutzen darf, entwickelt hat. Und was nicht zuletzt auch, glaube ich, die Forschungen von Wilfried Loth zum politischen Katholizismus bestätigen, der im Zentrum vier große Strömungen ausgemacht hat, der also viele Leute Platz hatten, auch Arbeiter unter anderem. Also, dass man sagen kann, es war wirklich ein Pluralismuswandel, es war doch eine fortschrittliche Partei. Das würde mich interessieren. Oder zuletzt, was ich zuletzt noch anfügen möchte, würden Sie es in dieser frühen Phase nur nicht sehen und würden Sie es für die spätere Phase des Kaiserreichs bejahen, so wie ich es dargestellt habe? Signor Del Fabbro, vorrebbe un chiarimento circa il rapporto tra centro e liberali in ordine a questa questione. Era in realtà questa politica progressista e liberale veramente considerata in opposizione rispetto al centro? Cioè il centro era veramente un partito non progressista? Lui sostiene che era un partito, non un partito ultramontano, ma un partito moderno nel senso di un Volkspartei, cioè di un partito popolare, pluralista. E secondo gli studi di Loth, Politischer Katholizismus, esso comprende quattro grosse correnti, per cui un partito realmente pluralista e progressista. Poi vorrebbe un chiarimento sia sulla prima fase di sviluppo, ma anche sulle fasi successive dell'impegno politico, dell'impegno dei cattolici in politica, per meglio dire. Herr Professor, Sie haben die liberale Reichspartei auch als Auffangbecken für liberale Katholiken genommen. Wenn wir mal auf die einzelnen Vertreter dieser Partei oder Abgeordneten schauen, ich möchte jetzt nicht von einem ultramontanen zeitgenössischen Argument herkommen, aber dennoch die Frage stellen, inwieweit sind das überzeugte Katholiken? Ich gehe jetzt auf das Beispiel des Freiherrn von Roggenbach, der den Wahlkreis Lörrach hatte, zurück. Und da stellt sich mir die Frage, ob bei ihm überhaupt in irgendeiner Weise dieses Katholische als Kriterium seiner Lebensgestaltung und seiner Politik vorhanden war? Es ist eine Frage. Also ich möchte bitte nicht gleichgesetzt werden mit der zeitgenössischen ultramontanen Kritik. Aber dennoch, meine ich, hat auch diese Frage eine Bedeutung, nämlich für die Beantwortung, inwieweit diese liberale Reichspartei tatsächlich ein Auffangbecken für liberale Katholiken war. Sempre sul liberale Reichspartei. Lei ha definito appunto questi come cattolici liberali. Con riferimento soprattutto concretamente ai rappresentanti di questo partito, lui si chiede se erano in realtà dei cattolici liberali e in che senso e come si può usare la definizione di cattolici in senso stretto per questi rappresentanti. Cattolici, fino a che punto erano cattolici? Sì, wenn ich auch eine Frage stellen darf, ich interessiere mich auch über diese Definition cattolisch in Politik. Wie kann man sagen, also natürlich nicht wie in Italien, aber ich habe studiert, das ist ganz unklar in Italien, also wie die deutsche Zentrumspartei wir definieren können, also als Partito Cattolico sicherlich nicht, oder ja, auch nicht eine konfessionelle Partei, weil es gibt auch eine ganz kleine Teil von Protestanten, aber auch vielleicht noch nicht eine Volkspartei, also das ist mir völlig unklar und ich wäre sehr interessiert über die weiteren Kontakte zwischen die Liberalen von links und die Zentrumspartei. Ich denke an Erzberger im Ersten Weltkrieg, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber vielleicht können wir schon die Spuren in dieser Zeit oder nicht über diese Beziehungen nach Ihrer Meinung irgendwie finden. Ich kann vielleicht gerade an diese Frage, die zuletzt noch gestellt wurden, anschließen, nicht wahr? Die Cattolici Convinti, was ist eigentlich die Definition eines überzeugten Katholiken in den 60er, 70er Jahren? Und da gibt es wenigstens, also vom schweizerischen Spektrum her, das aber wahrscheinlich auch für Deutschland gilt, ein ziemlich klares Kriterium, wie stellt man sich ein zum Untergang des Kirchenstaates, nicht wahr? Die Cattolici Convinti sind wirklich die, die den Untergang des Kirchenstaates beklagen und finden, das ist ein Unrecht gewesen, das wieder rückgängig gemacht werden muss. Das ist das Entscheidende. Es gab in der Schweiz eine riesige Unterschriftensammlung, die größte seit Bestehen des Bundesstaates. Etwa 120.000 Unterschriften wurden gesammelt. Hat das natürlich überhaupt nichts, denn auf die italienische Politik einwirken konnte man nicht. Hingegen diejenigen Katholiken, die sich mit dem Untergang des Kirchenstaates abgefunden haben, gesagt, das ist nun halt mal so und das ist ein Staat wie ein anderer und Staaten können nun halt mal untergehen. Das sind dann eben die Cattolici Meno Convinti oder ich weiß nicht, wie man dem sagen soll. Nun, die Frage, die Sie mir gerade auch im Anschluss an das Referat stellt, mir war diese Partei auch völlig neu. Und sie hat ja nur ein kurzes Leben gefristet. Wie waren denn eigentlich diese liberalen Katholiken, liberal in Anführungszeichen, vorher wahlpolitisch einzuordnen? Wie haben sie gewählt und wie haben sie gewählt nach dem Verschwinden dieser Partei? Sie haben ja eine Andeutung hier am Schluss gemacht. Das würde mich noch interessieren. Wir hörten ja auch gerade von Herrn Trippen, dass es einen Katholiken aus Oberpräsidenten gab, erstmals in dieser Zeit in Preußen, nicht wahr? In der Schweiz haben wir katholische Bundesräte seit Beginn, aber das waren eben auch liberale Bundesräte, die sich positiv zum Bundesstaat einstellten. Ein wirklich katholisch-konservativer Bundesrat, das gab es dann erst 1891, nicht wahr? Also auch hier wieder diese Differenz. Ungefähr diese Zeit. Ja, ja. Niente, prosegue la discussione appunto sulla questa definizione di cattolici. Secondo il professore, i cattolici convinti sarebbero quelli che intervengono, effettivamente prendono posizione in difesa degli interessi anche temporali dello Stato della Chiesa. E poi si chiede sulla posizione dei cattolici liberali, soprattutto nelle posizioni elettorali, che questo sarebbe un criterio un pochino di distinzione. Io avevo chiesto di definire un momento però il termine cattolico. Credo che in base agli studi che io conosco, qui abbiamo il professor Traniello per l'Italia, il professor Lille, il professor Becca per la Germania, che la definizione di cattolico sia forse qualcos'altro di cattolici in politica, che non solo gli ultramontani. frage mich, ob wir nicht, warum wir eigentlich ganz vergessen, Kategorien, die sich natürlich nicht immer und nicht hundertprozentig, aber doch weitgehend bewährt haben. Und das ist vor allem die Max-Webersche Kategorie des Unterschieds zwischen Honoratiorenpartei und Massenpartei. Oder ich werde mich dann gleich selbst übersetzen, damit da kein Missverständnis entsteht. Das ist die Honoratiorenpartei, diese liberale Reichspartei war eine klassische Honoratiorenpartei. Und das hängt natürlich auch vom Wahlrecht ab. Wenn man ein Wahlrecht hat, so wie in England, nicht nur ein Mehrheitswahlrecht oder ein, wie es dann später wird, ein Proportionalwahlrecht, ein Verhältniswahlrecht, das wirkt natürlich auch auf diesen Unterschied ein. Die Partei, die Honoratiorenpartei, hat auch keinen Apparat. Auch das ist ein wesentlicher Unterschied. Die Honoratiorenpartei hat keinen Parteiapparat. Sie hat, während die Massenparteien dann, und da hier ist natürlich das Beispiel der Sozialdemokratie, wirkt da sehr stark ein, haben eben einen Parteiapparat und ein wirkliches Programm, während diese Partei ja auch kein Parteiprogramm hat. Nein. Nicht, das ist typisch für die Honoratiorenpartei. Sie hat ein Programm, da bin ich jetzt noch nicht drauf eingegangen. Sie hat ein Programm, aber es ist nicht bindend in dem Maße, wie es dann die Programme der Massenparteien geworden sind. Ich glaube, dass diese Unterscheidung, diese Max-Webersche, gerade auch außerhalb des Deutschen Reiches, ja, auch ist, die gibt in Italien, l'Italia dei Notabili und dann nachher nicht l'Italia dei Partiti di Massa, wobei dann natürlich die Frage der Enthaltung überhaupt, Pato Gentiloni und so weiter, natürlich nun eine Sondersache ist, die sich eben durch die Existenz des Kirchenstaats ergeben hat. Aber es gibt hier Parallelen. Und ich glaube, wir haben gerade über diese Fragen, haben wir ja hier schon eines unserer ersten Seminare gehabt, Passerei d'Antref und Röpken, wo wir ja über den politischen und sozialen Katholizismus in diesen drei Ländern, die jetzt hier stehen und auch übrigens von der Schweiz ist kurz die Rede, glaube ich, gewesen, gesprochen haben. Also diese alte Unterscheidung soll man, glaube ich, nicht völlig vergessen. Voglio solo dire che c'è questa differenziazione che questo partito qui, che è chiamato la Reichspartei, è il tipico partito di notabili. Tipico e anche il centrum conserva poi un pochino, ma più andando avanti il centrum diventa sempre di più una massenpartei dove la ideologia viene rappresentata dal cattolicesimo, dalla sottomissione incondizionata al Papa nel senso ultramontano e che credo che questa differenza che dipende anche in gran parte dal modo di elezione, cioè fra elezione proporzionale o dall'altra parte elezione legge elettiva maggioritaria come in Inghilterra, che questo sia la grande differenza. Faccio solo notare la personalità di un vecchio Zentrumsmann di Ferdinand Hermens che ha considerato tutto il problema politico, un po' esagerando, dalla differenza fra la legge maggioritaria e la legge proporzionale, e la proporzionale che è stato poi anche richiesto dal movimento socialista ha portato alla dominazione dei partiti di massa, al contrario della onorazione paterna del partito dei notari. Ho ascoltato con grande interesse la relazione del professor Weber, che ha toccato dei temi che consentono dei parallelismi, dei paragoni significativi con la situazione italiana, mi sembra. Weber ci ha parlato di un raggruppamento, di una forza politica che non si definisce cattolica, che non porta neanche l'etichetta di cattolica e che raccoglie dei rappresentanti significativi di cattolici, del cattolicesimo. Ora, questo è un caso molto diffuso in Italia dopo l'unificazione, con particolare riferimento alla presenza di cattolici nelle file della destra storica, in particolare. La classe politica che nella tradizione italiana e anche nel linguaggio politico, storico-politico italiano si definisce della destra storica, era composta per una parte rilevante di cattolici. Qui naturalmente il problema allora si sposta e diventa quello della definizione in quest'epoca, in particolare ogni definizione è storicamente relativa, del significato di questo termine. Ora, come Weber ha detto, esistono in questa fase di costituzione della nascita di nuovi stati, diciamo dotati anche di figure giuridiche, oltre che politiche, relativamente nuove rispetto al passato, parlo degli stati liberali nel loro insieme, rappresentativi, ecco, i sistemi rappresentativi come si diffondono sul continente, comportano necessariamente una distinzione tra la sfera politica e la sfera religiosa, e i cattolici si distinguono, secondo me, tra quelli che accettano queste distinzioni e quelli che non l'accettano, cioè quelli che ritengono che questa distinzione sia ineluttabile, sia nelle cose, non sia in conflitto con la fede religiosa. E allora si possono riconoscere questo tipo di cattolici anche all'interno di raggruppamenti liberali, o, mi riferisco qui al caso italiano, i cattolici che non accettano questa distinzione, che ritengono che i cattolici siano tali quale che sia la loro collocazione, che quindi, come diceva la civiltà cattolica di questi anni, i cattolici non possono avere aggettivi. Per definizione, se sono cattolici, sono cattolici e basta. Proprio per distinguerli dai cattolici liberali. La polemica era contro i cattolici liberali o liberali cattolici. Questa è un'altra questione, mi pare, di definizione interessante. Perché per gli studi che ho fatto io sono arrivato alla conclusione che forse bisogna ancora distinguere tra i cattolici liberali e i liberali cattolici, stabilendo o cercando di stabilire prima qual è il sostantivo e qual è l'aggettivo. Perché vi sono liberali che professano una religione cattolica, ma questa loro professione confessione religiosa non ha molto incidenza o non ha diretta incidenza sulle loro convinzioni politiche, quindi sono liberali che però svolgono una pratica religiosa, hanno una professione religiosa di tipo cattolico, e cattolici, e allora il sostantivo è cattolico, che sono liberali, ma che sono liberali del campo, diciamo, del cattolicesimo, cioè hanno una visione liberale del cattolicesimo, che è cosa ben diversa, o che può essere cosa diversa dall'essere liberali che professano una religione cattolica. Poi le intersezioni sono molto frequenti, però certe categorie generali io tenderei a tenerle distinte. nel limite del possibile. Tenendo conto che cattolico, nel senso in cui poi si parlerà di partito cattolico, corrisponde ad un paradigma di cattolicesimo che storicamente si è imposto, che io definirei paradigma intransigente, che è un paradigma storicamente datato, che nasce in una certa epoca, che i colleghi non italiani normalmente mi pare definiscono piuttosto ultramontano. Noi italiani lo sentiamo piuttosto come intransigente, anche perché non ha molto senso dal punto di vista italiano parlare di ultramontano, a meno di non considerare gli Appennini ecco. E quindi l'intransigente, il paradigma intransigente in cui appunto cattolico implica una definizione globale, direi quasi totalitaria, e quindi non si può dare un partito per esempio che non sia cattolico. Se è un partito formato da cattolici deve essere un partito cattolico, ancora con la differenza, e ho chiuso, che ho cercato di dire nella mia introduzione di ieri, che tuttavia in Italia questo raggruppamento, che non è ancora un partito, anzi non può essere un partito, questo è l'aspetto interessante, perché la Santa Sede contrasta che i cattolici possano organizzarsi in partito, è un partito contro il sistema, cioè che almeno alle sue origini contrasta le tavole di valori e la struttura istituzionale dello Stato liberale. Ancora Don Albertario, per ritornare a un nome che è stato sollevato ieri, scriverà degli articoli di fuoco contro lo Statuto. Lo Statuto è la Costituzione fondamentale dello Stato unitario italiano. Questo negli anni 1880-1890. Ed è da allora che il problema poi si apre e si complica, tanto che Luigi Sturzo negli anni 20 scriverà due celebri articoli intitolati esattamente così: del significato della parola cattolico in politica, perché a quel punto non era più chiaro che cosa significava essere, ormai nel secolo XX, che cosa significava essere cattolici, se era un riferimento di natura religiosa o un riferimento di natura politica. Professor Straniello weist die Parallelen zu Italien auf, dass es einmal dass Parteien gibt, die sich zwar nicht als katholisch definieren, aber dennoch Sammlungsbewegungen oder Sammlungsbecken sind für katholische Politiker. Das gibt es in Italien sehr oft, Beispiel die Destra Storica, die sich nicht als katholisch definiert, aber zu deren Mitgliedern natürlich viele Katholiken gehören. Im Zeitraum der Neuentstehung eines politischen Systems kommt der Trennung zwischen politischer Sphäre und religiöser Sphäre entscheidende Bedeutung zu. Und da wäre für Professor Traniello das Kriterium zu sehen, akzeptiert man diese Trennung oder akzeptiert man sie nicht. Nach der Auffassung der Ultramontanen kann es zu dem katholisch kein weiteres Adjektiv geben. Also katholisch ist dann in dem Sinne ausschließlich. Zu unterscheiden ist in der Bezeichnung cattolici liberali oder liberale Katholiken, was ist das Hauptwort, was ist das Adjektiv? Katholische Liberale sind Liberale, die sich auch zum katholischen Bekenntnis stellen. Liberale Katholiken sind solche, die eine liberale Vision des Cattolicesimo haben. Tatsächlich ist die intransigente Partei, die Ultramontanen, aus Sicht der Deutschen eine historisch gewachsene, totalitäre Sicht des Katholizismus, und von daher ist es nur konsequent, dass der Heilige Stuhl die Möglichkeit einer katholischen Partei verneint und insofern also dem Movimento Intransigente die Qualität einer Partei abspricht. Herr Kollege Stadler, wollte noch eine Frage. Ich kann jetzt nur noch ganz kurz eine Anmerkung, bitte ganz kurz zu dann Max Webers Begriff Honoration Partei, Massenpartei. Nur Max Weber ist eben nicht Historiker, das spürt man ab und zu immer wieder. Ich stelle nämlich als Historiker ganz einfach die Frage: Gibt es eine Massenpartei, die nicht am Anfang eine klare Partei war, und die dann kommt es eben darauf an, schafft diese kleine Partei den Durchbruch zur Massenpartei oder schafft sie es nicht? Denn auch ausgesprochen. partendo chiedo scusa partendo dal presupposto che Max Weber non è uno storico, si pone la questione se i partiti di massa partano poi dalla definizione onoration spartai, cioè se partano sempre da questa, e fino a che punto si possa distinguere tra le due definizioni che si intersecano, facendo vari esempi storici. Ich fasse mich jetzt kurz, das meiste ist gesagt worden zum Begriff katholisch, katholische Partei. Die Destra Storica ist erwähnt worden, also ich beschäftige mich etwas mit Ruggero Bongi. War er ein liberaler Katholik, ein katholischer Liberaler oder ein Cattolico Ateo, wie es Badolini ihn nennt? Also ich würde ihn als katholischen Liberalen bezeichnen, aber er lebt aus einer katholischen Kultur heraus. Und das ist nun etwas anderes bei der Reichspartei, also der Name Völk ist da gefallen. Völk war vorher Mitglied der Bayerischen Fortschrittspartei und ein entschiedener Gegner des Katholizismus im Bayerischen Landtag. Er hat also schwere Gefechte mit Jörg ausgefochten. Soweit. Das ist nicht ancora Partito Cattolico, se in realtà si possa parlare in questo senso, quando nel Movimento Cattolico incontriamo dei nomi appunto di matrice liberale come Bonghi o altri in Germania, per cui ecco, ci sono delle distinzioni. Anch'io mi permetterei, se posso, oltre che le traduzioni, molto brevemente. Forse sì, i miei studi sul movimento cattolico tedesco sono molto limitati, però ecco, vorrei parlare un momento anche delle minoranze, no? Tanto nel movimento cattolico italiano abbiamo cattolici transigenti, eccetera, ma anche nel movimento cattolico io non credo che si possa parlare del partito del centro, almeno per il periodo che ho studiato io, quindi è leggermente spostato più avanti, sotto Leone XIII, come di un partito cattolico, a meno che di non vorreci fare alle generalizzazioni tipo il volume di Mayer, però ecco, se io leggo la biografia di Marx, l'altro Marx, di Wilhelm Marx, di von Hale o altri studi sul movimento cattolico tedesco, mi pare che esistano delle forti oasi per cui si possa parlare in realtà di pluralismo, tanto in senso religioso quanto in senso politico, per il centro. Dunque, chiamato in causa, devo rispondere anche io. Avevo detto nella mia introduzione che ci erano sul livello culturale dei uomini e dei gruppi i quali cercavano il dialogo tra cristianesimo e liberalismo e che questi furono spesso isolati o emarginati dagli zelanti sia dall'uno e dall'altro campo. Allora, per il punto di partenza siamo d'accordo, solo che io nego che questo partito e questo raggruppamento sia poi rimasto, cioè questo raggruppamento di cui lei parlava, che sia rimasto un partito liberale nel senso autentico della parola, perché mi pare che proprio per la Germania bisogna parlare non solo di un cattolicesimo intransigente ma anche di un liberalismo intransigente. La colpa è di tutte le due parti, non siamo così parziali come lei suggerisce che siamo, la colpa è di tutte le due parti, però nella concreta situazione questo partito, a mio avviso, non era del tutto liberale. E poi e soprattutto, se lei parlava di una percentuale, 40% nobili e 15% alti funzionari dello Stato, allora abbiamo proprio questo partito governativo e questo partito dei beati possidentes, e il quale non prendeva, se io sono bene informato, mai in seria considerazione i problemi sociali. Ich übersetze schon an dieser Stelle, dass es diese liberalen Gruppen gab, die leider zwischen den Radikalismen beider Seiten zerrieben worden sind. Darüber besteht zwischen uns völlige Einigung. Ich frage mich nur, oder ich glaube nicht, dass eine solche Partei, diese liberale Reichspartei, eine genuin liberale Partei geblieben ist, sondern ich glaube, dass sie erstens jenen intransigenten Liberalismus vertrat, der in Deutschland im 19. Jahrhundert nicht nur Antiklerikalismus, sondern Antikatholizismus war. Durch Schuld von beiden Seiten, durch die Radikalisierungen auf beiden Seiten, und dass es eben vor allen Dingen eine Partei der Beati Possidentes war, der Großgrundbesitzer, der Hochadeligen, die schlesischen Mangaten, die wie... Hören Sie nicht, das war die Deutsche Reichspartei. Ja, aber die haben doch sehr oft zusammen abgestimmt. Die hatten dieselben politischen Vorstellungen. Gut. Der einzige Oberschlesier war Mitglied dieser Partei. Va bene. Also jedenfalls Oberschicht. Ohne Sinn für die drängenden, für die neuen sozialen Probleme der 60er und 70er Jahre. E poi passiamo proprio all'argomento Honorationspartei, Massenpartei, perché nella situazione concreta della Germania o della Prussia di allora il centro era il primo partito di massa. E se... Ja, die kommen etwas später. Ich war in den ersten beiden Reichstagen, ist die Zentrumspartei die einzige solche interklassistische Partei. Und dann Partito Popolare. E poi dagli anni Ottanta sorge la socialdemocrazia. Ma ci sono anche molte analogie tra la struttura del centro e della socialdemocrazia. Pensiamo a quel libro della Mittmann su questi due partiti. E infine direi che il concetto di modernità non è un concetto unico. Si può essere moderni sotto qualche aspetto e amoderni o premoderni sotto altri. Certamente questi liberali erano culturalmente i più moderni, ma in campo sociale, in campo della politica sociale, in campo anche di un parlamentarismo attivo e fattivo, il centro era il più moderno. Allora bisogna distinguere. Und wenn Sie wegen der Kontinuitäten polemisieren, dann gestatte ich mir auch einmal polemisch zu sein. Meines Erachtens sind die Nachfolger dieser Rechtskatholiken die Herren von Papen gewesen 1933 und die Nachfolger der Zentrumsberger, der Windhorst und Reichensberger, die auch den letzten Wahlkampf gegen Hitler geführt haben. Es sind nur 40 Jahre dazwischen. Nein, 15, 70. Ho voluto dire che c'è la differenza di modernità. Si può essere moderni in un campo e premoderni in altri campi. Certamente questi liberali erano culturalmente molto più moderni della maggioranza del partito del centro. Però nella politica sociale, nella politica in favore delle classi operaie, poi nella fattiva vita parlamentare e nella parlamentarizzazione, il centro era il partito più moderno. E per rispondere a una polemica, ad una battuta polemica di Weber, direi che questi cattolici di destra sono poi finiti nei raggruppamenti tipo von Papen degli anni 30, mentre i seguaci e gli eredi dei Windhorst e dei Reichensberger hanno fatto anche l'ultima competizione elettorale contro Hitler. Ja, wir haben eigentlich jetzt... Nein, aber recht... Ja, die waren ja auch alle deutschnational, das meine ich ja gerade, die Kontinuität. Wo sind deutschnational? Ma scusate, ora c'è la risposta und Sie haben also mindestens 10 Minuten Zeit, um zu antworten. Non l'ho detto. Merkmalen hier, die auf Papen hinlaufen. Der Rechtskatholizismus der Weimarer Republik hat auch mit den Gedankengängen, die unsere Leute hier damals bewegten, nichts zu tun. Auf viele gleichzeitig antwortend kann ich sagen, dass ich sehr angeregt bin durch die Unterscheidung, was macht eigentlich einen intransigenten Katholiken aus. Da ist tatsächlich die Frage, wie hältst du es mit dem Kirchenstaat? Ein hervorragendes Differential. Es ist natürlich nicht das Einzige. Insgesamt hat der Intransigentismus schon seit den 40er Jahren eine eng geschlossene Gesamtkultur gebildet, in der man entweder drinnen oder draußen war, die auch durch scharfe Kontrollmechanismen, auch psychologischer Art, das Beieinanderbleiben der Herde erzwangen, hin bis zu Predigten, in denen das Wählen für eine andere Partei als das Zentrum als schwere Sünde bezeichnet wurde. Das waren die Möglichkeiten, die die bayerischen Prediger genutzt haben und die als Antwort den Kanzelparagraf hervorgerufen haben. Darum auch der wichtige Einwand: Natürlich ist die liberale Reichspartei überhaupt liberal. Sie ist liberal auch in ihren innersten Intentionen. Sie ist aber, um es einmal mit einer modernen Diskussion zu vergleichen, ein wehrhafter Liberalismus, der nicht bereit ist, sich von der Phalanx des vom Intransigentismus aufbereiteten Wähleragitation einfach an die Wand spielen zu lassen. Es ist also, diese 15 Leute waren, um auf eine tranielloische Differenzierung einzugehen, sie waren cattolici liberali. Sie waren sogar besonders mit Religion befasst. Sie haben eigentlich, das ist fast schon, muss man ihnen vorwerfen, Tag und Nacht nur an den Papst und an die Jesuiten gedacht und waren von diesen Leuten zutiefst schockiert, weil der Anspruch der deutschen Jesuiten, der Stimmen aus Maria Laach, nehmen Sie alle Autoren, ob es Schrader, Kleutgen, Florian Ries, Theodor Meyer, der der Vorvorvorgänger von Pater Gundlach ist, alle diese Jesuiten haben in den Jahren zwischen 1848 und 1800 bis zu ihrer Vertreibung die These vertreten, es muss ein katholischer Staat wiederhergestellt werden, indem die Religion in allen Gesetzgebungsdingen oberste Norm ist. La norma suprema e la religione. Und der Pater Kleutgen hat in seinen Werken ausdrücklich ausgeführt, der Staat und seine parlamentarische und Regierungssphäre ist verpflichtet, den Geboten der Religion zu folgen. So, einer solchen Konzeption haben sich viele Katholiken widersetzt. Meine persönliche wissenschaftliche Frage ist die, warum haben diese Katholiken, die ja, wie gesagt, beim Ersten Reichstag noch die knappe Mehrheit der Abgeordneten war, warum haben die sich politisch innerhalb von kürzester Zeit vom Tisch wegfegen lassen? Das ist für mich auch ein wahlgeschichtliches Problem. Ich habe ja hier nur wenige Wahlkämpfe, man müsste noch viel mehr Wahlkämpfe untersuchen. Es ist völlig klar, im Jahre 1874 wurde in vollkatholischen Wahlkreisen eigentlich nie mehr ein liberaler Katholik gewählt. Aber 1871 eben noch eine 51-prozentige Gruppierung. Das ist also ein wirkliches Problem. Es gab Katholiken, die waren zwar sehr religiös und die gesamte Familie Hohenlohe war sehr religiös, auch wenn man, wenn man feststellt, dass der Fürst Chlodwig am Ende seines Lebens sich in mehr deistischen Bereichen bewegte. Aber selbst als alter Mann hat er in seinen Tagebüchern immer noch religiöse Überlegungen. Wie haben wir uns Gott vorzustellen? Wie befreien wir uns von anthropomorphen Vorstellungen von Gott? Das hat der Reichskanzler Hohenlohe hochbetagt noch in sein Tagebuch geschrieben. Diese Leute einfach in die Kiste eines, entschuldigen Sie, in die Kiste eines fanatischen Antiklerikalismus zu stecken, Herr Lill, ist nicht sachlich. Diese Leute, auch der fanatische Oberbürgermeister Fischer, der also wirklich manchmal außer sich war, es waren Menschen, die von der Religion zutiefst erfasst waren, aber sie wollten einen anderen Katholizismus, als es Pius IX. Und der Syllabus Errorum wollte. Und im Syllabus Errorum ist ja nun, der damals 6 Jahre zurücklag, lang und breit erklärt, was alles nicht für einen Katholiken tragbar war. So, jetzt zu den speziellen Sachen ganz knapp. Herr Becker, ich wollte nicht irgendjemanden, der als Partei nahestehende eine Parteigeschichte schreibt, diskriminieren. Ich meine halt nur, wenn man es grosso modo sieht, auch in der vergangenen Tradition, denken Sie an die Wucht, an den wuchtigen Einfluss von Bachem, denken Sie an den wuchtigen Einfluss von Mehring. Da haben wir in Deutschland ideologische Familien, die oft genug im eigenen Saft schmoren. Sie werden mir das vielleicht in einer stillen Stunde bestätigen. Und das ist ein Nachteil. Wen? Lot. Herr Lot hat... Zu Del Fabbro kann ich, also das ist jetzt die andere Spektrum, dass es diese Partei sozusagen nicht gegeben habe, das räumliche Eins, sie ist ja auch bald wieder verschwunden, nachdem sie nur kurze Zeit da war. Dass sie aus dem bayerischen Kulturkampf stammt, ist völlig klar. Aber Sie sagten, habe ich mir aufgeschrieben, Waldeck 1848, es gab auch vorher schon liberale Katholiken von großem politischem Einfluss, die nicht bereit waren, sich in eine katholische Fraktion zu begeben. Dazu gehört der Vater der preußischen Verfassung, Benedikt Waldeck. Er ist der eigentliche Vater der Verfassung und er war niemals Mitglied einer katholischen Fraktion. Zu Del Fabbro. Wie fortschrittlich das Zentrum ist, darüber ist hier diskutiert worden. Fortschritte gibt es da und dort. Ich persönlich kann im Jahre 1871 das Zentrum nicht als fortschrittlich bezeichnen. Das Zentrum hat dann sicher große Entwicklungssprünge sogar getan. Aber 1871, wenn Sie bei Savigny jetzt in der Edition nachlesen, was der Herr von Savigny, da gibt es auch Programmentwürfe von einem westfälischen Baron, das ist wirklich haarsträubend retrograd. Fortschritt also sicher nicht im Jahre 71. Und die Volkspartei haben wir ja schon mal, das ist ein problematischer Begriff, Honoratiorenpartei, trifft auf diese Partei nicht in einem so strengen Sinne zu, wie man es vielleicht möchte. Diese Partei hatte keinen anderen sozialen Durchschnitt als auch das Zentrum. Ja, da waren auch Advokaten. Ich weiß nicht, ich habe jetzt die Daten nicht da. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Adlige im Zentrum 71 waren. Das waren sehr, sehr viele. Zu Herrn Braun mit der Sache, Sie fragen, ob Roggenbach katholisch ist. Sie fragen ihn aber im Grunde genommen, fragen Sie das jetzt von einem intransigenten Standpunkt aus. Sie verlangen die hundertprozentige Zugehörigkeit zur Truppe. Roggenbach war ein komplizierter Geist, genau. Was wollen Sie ihn denn? Sie wollen ihm die Katholizität absprechen? Das ist problematisch. Herr Trinkese, katholische Politik, es hat eine lange Diskussion darüber gegeben, ob das Zentrum eine katholische Partei sei. Ganz besonders zugespitzt in den Jahren der allgemeinen Zentrumskrise zwischen 1907 und 12 etwa. Da hat es darüber eine ganze Literatur gegeben und die Frage ist im Grunde genommen relativ letzten Endes doch unwichtig. De facto war sie eine katholische Partei, de jure hielt sie sich für künftige Nicht-Katholiken offen. Ich glaube, so wird man das sagen können. Oder dieses de facto war sie eine katholische Partei. Nicht? Ja, ich war gezwungen, eine katholische Partei. Sie konnten sich nicht ausweiten, wie ich gestern versucht habe, kurz zu verdeutlichen, weil eine Auswahl ist, dass das Thema geht. Sie musste den Faktor auf den Katholizismus reduzieren, weil die Situation im Kulturkampf. Ja, sie hat ja noch nicht einmal alle Katholiken erreicht. Und so. Gut, also zu Herrn Stadler, das ist für mich eigentlich das Wertvollste, dass wir das nicht wissen, aber die Unterscheidung, dass man kann wirklich anhand der Einstellung zum Kirchenstaat die Differenzierung vornehmen. Herr Lill hat mir dann seitlich gesagt, Windthorst, aber Windthorst, nicht? Ja. Nein, Windthorst hat regelmäßig auf den Katholikentagen verlangt, dass man den Papst aus seiner unerträglichen Lage befreien muss. Und das war immer so genau austariert, dass eine offene Aufforderung zum Krieg nicht herausgelesen werden konnte. Andererseits aber die... Herrn Landuschka, die Sache mit der Massenpartei und Honoratiorenpartei führt nicht so weit, wie es hier im Moment ist, denn 1971 waren eigentlich alle Parteien Honoratiorenparteien und später war diese nicht mehr da. Zu Herrn Traniello vielleicht, da habe ich schon erwähnt, dass ich die Unterscheidung sehr akzeptiere und damit glaube ich, kann man das abschließen. Dunque, va bene, il professor Weber è partito dalla distinzione di von Papen rappresentante delle destre cattoliche, poi è passato a considerare l'intransigentismo come difesa della politica degli interessi ecclesiastici come criterio distintivo di un partito cattolico. Si può parlare poi riguardo ai liberali, per secondo punto, riguardo ai cattolici, di un blocco abbastanza compatto, persino nelle prediche dei parroci in Baviera, ad esempio c'era questa strenua posizione di difesa degli interessi cattolici, per cui i liberali erano come bombardati in qualche modo da questo assioma di difesa del Papa, per cui il liberalismo assume più che altro una posizione difensiva, di risposta, di reazione in qualche modo a queste posizioni, e precisamente i cattolici liberali sono scioccati da questa posizione, soprattutto se consideriamo una voce autorevole, ufficiale come Stimmen von Maria Lach, aus Maria Lach, che nell'84 dove si parla di ripristinare continuamente uno Stato cattolico in cui la religione sia la norma suprema. La posizione scientifica del professor Weber, una domanda, è perché poi questi cattolici intransigenti abbiano perso in qualche modo la maggioranza e abbiano lasciato cadere improvvisamente poi anche queste argomentazioni. Poi ha parlato, va bene, forse questioni l'Oberburgmeister Fischer, fanatici che volevano un altro cattolicesimo sul genere del sillabo, e da questo il successo di un partito come l'ERPE, che tuttavia però si pone in contrasto con queste posizioni, ma non è un partito anticlericale. C'erano poi i cattolici liberali anche prima del periodo considerato, pensiamo a un Waldeck, alle sue posizioni in materia costituzionale, e sottolineava molto i salti nello sviluppo del centro, per cui non si può parlare di una continuità nella storia del centro, ma anche di notevoli passi indietro fino a posizioni retrograde. Lunga discussione poi sul centro come partito cattolico è riassunta appunto con questo criterio di distinzione la difesa degli interessi cattolici e quindi temporali. Mi pare, sì, c'era poi una considerazione sulla distinzione Massenpartei e Onorationspartei, e poi si diceva d'accordo con le considerazioni del professor Traniello. Über die Rezeption des Kulturkampfes in der italienischen Presse hält, an die Überlegungen an, die wir schon im vorigen Jahr angestellt haben. Si tratta di un allargamento di queste nostre discussioni dell'anno scorso sulle reciproche.